Ja, morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahnen und Säbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. Bring uns lieber, Weihnachtsmann, bring auch morgen, bringe Musketier und Grenadier, Zottelbär, Panthertier, Ross und Esel, Schaf und Stier, lauter schöne Dinge. Doch du weißt ja unseren Wunsch, kennst ja unsere Herzen, Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa, alle sind wir da, warten dein mit Schmerzen. Na, das kann nur ein kleiner Junge gesagt haben. Der will lauter kleine Soldaten haben. Und das war ja die Vorkriegszeit, in der diese Wünsdorfer Weihnacht spielt. Und das ist eigentlich sehr schade, dass man sich darauf nur freute und weiter nicht wusste, dass es auch schrecklich sein kann. Und man vielleicht auch liebe Menschen verliert. Das ist natürlich auch schade. Aber es gibt natürlich noch Fröhlicheres. Und da steht kein Autor dabei. Und da gibt es ein Lied meist daraus. Und hier lese ich Ihnen das kurz vor. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir doch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl? Schöner als bei frohen Tänzen, ein geputzter Kronensaal. Wisst ihr noch vom vorigen Jahr, wie am Weihnachtsabend war? Wisst ihr noch mein Reiterpferdchen, Malchens nette Schäferin, Jettchens Küche mit dem Härtchen und dem blank geputzten Zinn? Heinrichs bunten Harlekin mit der gelben Violine. Na, das sind so Lieder, die Sie vielleicht auch vom Text her schon kennen. Und ich habe jetzt noch eines, nämlich Ihr Kinderlein kommet. Aber das werden wir dann nach dem Stück der Wünsdorfer Weihnacht bringen. Wünsdorfer Weihnacht. Zuerst war es nur wie ein zarter Hauch, der sich wie Puderzucker auf das verdorrte Gras und die dünnen Zweige der Birken legte, sich dann mehr und mehr zu einem dicken Teppich verdichtete, denn schon seit einigen Stunden hat es zu schneien begonnen. Kiefern, Fichten und Sträucher, die den großen Rasenplatz mit der zentralen Buddelkiste hinter unserem Haus einrahmten und von den anderen Gebäuden am Parkring abgrenzten, neigten sich langsam unter der Last des weißen Polsters. Eine wunderbare Stille breitete sich im Dorf aus. Die Schritte der Fußgänger, die Geräusche der hin und wieder vorüberfahrenden Autos versanken in der Winterwelt. Die für uns Kinder wundersamste Zeit des Jahres war angebrochen. Meine Schwester Rosemarie und ich saßen im Kinderzimmer und arbeiteten Kreuzstichdecken unter der Anleitung der getreuen Luise, die nun schon seit einigen Jahren unserer Familie diente. Das Weihnachtsfest stand unmittelbar bevor. Die Wohnung war vom Duft der Pfefferkuchen erfüllt, in den sich der Geruch von Tannengrün mischte. Nacheinander verschwanden die Puppen aus dem Kinderzimmer und kehrten nach einigen Tagen auf ebenso geheimnisvolle Weise wieder zurück. Während Luise uns zu Bett brachte, sangen wir mehrstimmig all die schönen Weihnachtslieder und zuweilen erzählte Mutter Geschichten aus ihrer Kinderzeit während des Ersten Weltkrieges. Hierzu legte sie sich auf den Rand eines unserer Betten, denn sie litt, solange wir uns besinnen konnten, unter starken Rückenschmerzen. Abend für Abend wurde eine Kerze im Adventshäuschen entzündet, vorsichtig das Pappdach mit dem Schornstein wieder draufgesetzt. Und Rosemarie und ich durften die kleinen Fenster öffnen, ein jedes eine Hälfte, bis dann endlich zum Schluss das große Tor mit dem Jesuskind in der Krippe an die Reihe kam. Wie unruhig schliefen wir Kinder in dieser letzten Nacht vor dem großen Fest. In langen Nachtstunden hatten unsere Eltern die letzten Vorbereitungen im Weihnachtszimmer getroffen. Die Schiebetüren waren verschlossen und die Glasscheiben verhängt. Nur wenn die Eltern dort ein- und ausgingen, konnten wir manchmal einen Schimmer von wehendem Lametta erhaschen. Schon am Morgen des 24. Dezember hatte Luise verweinte Augen. Solange wir sie kannten,

Aber man muss ja auch mal gucken, wen man dann, wie man dann darauf fragen kann. Und wie gesagt, wie ich also schon beim Knecht Ruprecht sagte, also mit der Route, das ist da nicht mehr so drin. Also das ist heute also überhaupt nicht mehr en vogue. Also man verprügelt heute die Kinder nicht mehr, aus egal welchen Gründen. Das also mein Sohn hat da sein ganzes Leben lang gehofft, dass er doch endlich mal eine Route bekommt. Ja, in Deutschland kriegt man Routen, da hängen Weihnachtsornamente dran. Also vielleicht kannst du das mal so... Er wollte nur einfach mal sehen, wie das nun läuft. Aber das ist ihm nicht beschieden worden. Ja, inzwischen ist er wie alt? Dann 22. Ja, das muss er dann also irgendwie in Er hofft immer noch. Vielleicht. Ich kann auch noch vorlesen. Süße, die Glocken, die klingen. Du hast gesagt, das klingt so schön, wenn man es vorliest. Das ist wie ein Gedicht. Das ist wieder ganz anders, als wenn man singt. Ja. Also süßer, die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit. Grad, als ob Engelein singen, wieder von Friede und Freud. Wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang, klingt die Erde entlang. Und wenn die Glocken dann klingen, gleich sie das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, eilet hernieder zur Erd. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind, segnet den Vater, die Mutter, das Kind, Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang. Und das ist zwar mal geschrieben von Wilhelm Kitzinger. Hab auch mal in Kitzingen gewohnt, so vielleicht war Herr Kitzinger sogar von Kitzingen. Und du selber kommst aus dem süddeutschen Raum? Ich bin aufgewachsen in München, geboren in Altötting, ganz heilig. Dann musst du ja auch den Nürnberg, beziehungsweise die ganzen Weihnachtsmärkte, da gibt es in München ja bestimmt auch einen großen Christkindlmarkt, oder? Oh ja, ja auf ja. jeden Fall. Und wann warst du das letzte Mal da? Oh, auf dem Christkindlmarkt, das ist schon lange her. Schon lange her. Ich habe Angst, ich kriege Heimweh, wenn ich nach Hause fahre. Ah. Ich habe mich so eingewohnt in Amerika, dass es die Erinnerungen sind schön. So, und jetzt darf ich mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Sie haben heute ein Sammelsurium von wunderbaren Weihnachtserinnerungen, von einem plattdeutschen Gedicht, von einem Berliner, einer Berliner Weihnachtsgeschichte von unserer Mitarbeiterin Anneliese Schmidt, beziehungsweise als Kind Volkheim, gesprochen, gehört. Sie hat es uns übers Telefon damals einmal vorgelesen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass der Autor selber die Geschichte erzählt und spricht. Und wir haben eine Dame aus dem norddeutschen Raum, Hildburg Buchler-Müller, gehört mit einem norddeutschen Gedicht, und also einem plattdeutschen Gedicht. Wir haben Christiane Frerichs gehört mit Feldpostkarte von ihrem Vater, der sie an alte Zeiten erinnert. Unsere Mitarbeiterin Therese Thielke, die aus Schwendi stammt bei Ulm bzw. Stuttgart, diese Gegend. Sie hat auch von der Weihnachtszeit erzählt. Dann haben wir Christel Winzek und ihren Mann Werner gehört. Da ging es um mecklenburgische Weihnacht. Wir haben eine Geschichte von einem Waisenhaus gehört. Mehr und schöner können wir sie gar nicht beschenken als mit all diesen Stimmen zur Weihnachtszeit. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnacht und hoffen, dass Sie gut ins neue Jahr kommen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Sendung immer und immer wieder hören können und dass Sie uns gerne schreiben möchten, wenn Sie selber Geschichten haben, die wir aufnehmen könnten oder die wir weitererzählen können. Wir freuen uns sehr mit Ihnen und hoffen, Sie haben eine besinnliche Woche, bis wir uns am nächsten Wochenende dann wiederhören. Am Mikrofon Susanne Nielsen, an der Technik unser Bill Davidson, unser Produzent, und viele, viele unserer Mitarbeiter, die uns zu dieser Zeit ganz besonders am Herzen liegen. Und wir wünschen auch Ihnen allen eine wunderbare und märchenhafte und schöne Weihnachtszeit und kommen Sie gut weiter. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, seien Sie nett zueinander, wie unsere Kollegin Stevie Anderson immer sagte. Und freuen Sie sich auf die nächsten Sendungen und freuen Sie sich über die, die Sie immer wieder hören können in unserem Podcast. Tschüss, Ihre Susanne Nielsen.